Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Wir blicken auf diesen Tag, wir besprechen die aktuellen Themen. Und da ist die Bertelsmann Stiftung in unseren Blick wieder geraten. Die hat heute ihre Studie Europa hat die Wahl vorgestellt. 20.000 Menschen sind befragt worden zu populistischen Einstellungen und Wahlabsichten bei der Europawahl jetzt im Mai. Und das Ergebnis ist, nur etwa 6 von 100 Wahlberechtigten identifizieren sich positiv mit einer Partei. Das sind wenige. Das überrascht mich, Herr Posener. Wie sehen Sie das? Nein, das ist ja ein Trend. Nur 6%? Gut, der Trend, dass man sich nicht eindeutig für eine bestimmte Partei entscheidet, geht schon seit langem. Daran leidet ja auch die Sozialdemokratie, die in Deutschland zum Beispiel jahrzehntelang auf eine feste Wählerschaft zählen konnte. Und besonders im Vorfeld einer Europawahl fühlt man sich zu Unrecht, finde ich, aber freier sozusagen mal zu experimentieren, weil man glaubt, vermutlich zu Recht, dass es so nicht darauf ankommt, wer im Europaparlament sitzt. Meinen Sie, das glaubt man? Im Europäischen Parlament, ja. Entschuldigung. Gut, kann sein. Also das ist die eine Zahl. Nur 6 von 100 Wahlberechtigten identifizieren sich positiv mit einer Partei. Die andere Zahl ist, fast jeder Zweite, nämlich rund 49%, hat eine negative Parteiidentität. Das heißt, diese Menschen lehnen eine oder sogar mehrere Parteien komplett ab. Naja gut, das ist aber auch nicht... Gut. Also, was wir erleben in allen westlichen Demokratien, ist, dass die Gesellschaft zunehmend 50-50 polarisiert ist. Links, rechts, ganz allgemein. Und dann gibt es eben dieses starke, gibt eben keine positive Bindung für bestimmte Werte, sondern die Ablehnung der anderen. Egal, was die sagen, es kann nicht stimmen. Ob es in der Klimadebatte ist oder ob es in der Debatte über den Brexit in Großbritannien, ob es Zuwanderung ist. Immer finde ich, und das erlebe ich in den sozialen Medien oder wenn Leute zu meinen Artikeln was schreiben, es ist immer der Hass, wirklich, ich sag's so stark, auf die andere Position, die da vorherrscht. Das ist natürlich keine gute Entwicklung. Das ist in der Tat keine gute Entwicklung. Ich meine, ich dachte, es hat auch damit zu tun, dass sich viele, abgesehen jetzt davon, dass sie sich vielleicht abgrenzen, aber auch wirklich nicht mehr repräsentiert fühlen von denen, die die Parteien stellen. Naja, das mag sein, aber ich finde, das wird auch übertrieben. Ehrlich gesagt, man muss... Also diese Studie ist sehr viel vielfältiger. Ich habe sie mir vor der Sendung angeguckt. Mhm. Beispielsweise stellen sie fest, dass die Zustimmung zur Europäischen Union, gemessen an der Frage, würden sie bei einem Referendum für den Verbleib ihres Landes in der Europäischen Union bleiben, in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Und in Ländern wo wie Italien, die eine europaskeptische Regierung haben, liegt sie weit über dem Wert in Deutschland bei 88%, ist auch interessant. Mhm. Oder, dass diejenigen, die eine rechtspopulistische Partei wählen würden, das sind europaweit 10%. Damit kann man leben. Das ist, ehrlich gesagt, normal. Also, ich finde das nicht so beunruhigend. Beruhigend ist tatsächlich auch, dass die Menschen zur Wahl gehen wollen. Das sagt nämlich diese Umfrage auch. Sie wollen wählen gehen. Und Sie wissen, wann es ist. Früher wusste man überhaupt nicht, dass Europawahlen überhaupt stattfinden, bis kurz vorher. Und jetzt wusste man schon im September, glaube ich, wussten die meisten Leute, ja, es ist irgendwann im Mai. Und das ist eine ganz interessante, früher sagte man immer, Europa hat kein Demos, darum kann es auch keine europäische Demokratie geben, es gibt kein europäisches Volk. Aber zunehmend wissen wir, wer in Europa die Spieler ist, wer ist Herr Macron, wer ist Herr Orban, wer ist Herr Salvini, was machen die Briten. Langsam entwickelt sich ein europäisches Gefühl für Europa. Das ist eigentlich super. Naja, ich weiß nicht, ob das uneingeschränkt so gelten kann, weil wir hatten zum Beispiel diese Woche ja auch eine Umfrage darüber, wie bekannt denn die Kandidaten sind, gerade in Deutschland für die Europawahl. Und da ist leider rausgekommen, dass sie sehr unbekannt sind, außer die Spitzenkandidatin der SPD, das ist ja die Justizministerin Katharina Barley. Die kennen natürlich manche oder viele, aber viele andere Kandidaten kennt man gar nicht. Ja, und das ist ja auch, aber das ist die Schuld der Parteien in der Tat. Warum hat sich die CDU nicht dazu durchgerungen, Frau Merkel zur Spitzenkandidatin zu gehören? Warum Herr Weber, der ein ehrenwerter, ein guter Politiker ist, aber der eben in Deutschland, den kennen nur 24% der Leute, und in Europa, wo er europaweit kandidieren soll für die Parteien der rechten Mitte, kennen ihn 2%. Ja, aber das hängt unter anderem, denke ich, mit Angela Merkel zusammen, die ja gesagt hat, sie steht für nichts mehr zur Verfügung und darf auch auf den Plakaten nicht mehr abgebildet werden. Das ist schade. Oder früher die Grünen hätten einen Joschka Fischer aufstellen können. Also oder die SPD mit Martin Schulz. Wer kannte denn schon Martin Schulz? Also und wen kennt ihr noch? Also ja, die den kennen heute viele. Es ist übrigens aber auch ein Zeichen dafür, dass zunehmend in Europa der Europäische Rat, das heißt der Rat der Regierungs- und Staatschefs, bestimmt, was passiert, und zunehmend weniger die Kommission oder das Parlament. Das ist so, das hat sich seit der Währungskrise so entwickelt. Daher kennen wir, wie gesagt, eine Theresa May, einen Monsieur Macron, einen Orban, aber eben nicht Herrn Weber, obwohl er der Spitzenkandidat ist und Kommissionschef werden will. Schade. Gut, kann ja noch was passieren. Die Wahl ist ja erst am 26. Mai. Mhm. Der Mai hat ja noch nicht mal angefangen. Und diese Studie der Bertelsmann Stiftung sagt also, das wird eine Denkzettelwahl.